Und für die Aufnahme sage ich nochmal ein herzliches Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich fange an mit einer Rekapitulation, nämlich auf meine zweite Lesung, die ich hier im Regenbogencafé gemacht habe. Ich mache diese Lesung ja schon länger und immer mit, meistens hier im Café, wenn nicht gerade Sommer ist. Im Sommer mache ich sie auch gerne im Hof. Da vielen Dank natürlich an die Regenbogenfabrik, die mir da mich immer tatkräftig unterstützen, genauso wie die mittlerweile zweite Kaffee-Crew, glaube ich, mit der ich diese Veranstaltungen mache. Dieses Mal ist es die Kaffeeklatsche, die auch wieder ein sehr schönes Fauxcue-Küfer-Essen gekocht haben. Und da auch mal gerne vielen Dank dafür. Aber jetzt zum eigentlichen Text. Wie gesagt, die zweite Lesung, die ich hier im Regenbogencafé gemacht hatte, hatte die Philosophie des Punk zum Thema. Damals, als ich angefangen hatte, regelmäßig Punkrock-Lyrik-Lesungen zu schreiben und zu lesen, hatte ich versucht, die Philosophie des Punk auf den Punkt zu bringen. Das habe ich damals weniger dadurch gemacht, dass ich eine fertige Philosophie des Punk präsentiert habe, als vielmehr dadurch, dass ich mir die Frage gestellt habe, was das Wesen des Punk ausmacht und was eben nicht. Leider muss ich sagen, dass die Lesung damals in meinen Augen gescheitert ist, weil sie einfach nicht so funktioniert hat, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Aber dafür hat sie eben anders funktioniert. Und das war auch irgendwie auch gut, irgendwie auch, aber auch nicht. Es war eben einfach nicht die Lesung, wie ich sie mir damals vorgestellt habe. Und deshalb denke ich, dass die Lesung damals gescheitert ist. Aber Scheitern finde ich auch nicht schlimm, eher im Gegenteil. Ein gelungenes Scheitern ist oft viel produktiver als ein glatter Erfolg. Ein warmes Messer geht glatt durch die Butter. Das mag dann beim Frühstück ganz angenehm sein. Im Endeffekt ist es aber auch keine Herausforderung. Und keine Herausforderungen haben ist ziemlich langweilig. Und meine gescheiterte Lesung über die Philosophie des Punk war alles andere als langweilig. Sie war eine Herausforderung, aber eben eine andere Art der Herausforderung, als ich damals erwartet hatte. Ich kann tatsächlich nur noch schwer beschreiben, was anders war, als ich erwartet hatte. Wahrscheinlich hatte ich auch einfach nichts erwartet, aber zumindest etwas anderes, als mich erwartet hat. Was ich aber sicher sagen kann, ist, dass ich damals in und nach der Lesung viel gelernt habe. Vor allem darüber, wie ich die nächsten Punkrock-Lyrik-Lesungen schreiben und auch lesen will. Und das habe ich jetzt auch schon oft gesagt, seitdem jeden dritten Donnerstag im Monat hier im Regenbogencafé durchexerziert und werde das auch noch weiter jeden dritten Donnerstag im Monat hier an diesem Ort weiter durchexerzieren. Weil meine Motivation hinter meinen Lesungen ist die Hoffnung, einen klitzekleinen Teil dazu beizutragen, aus der schlechten Welt eine bessere zu machen, mit dem Ziel, ein möglichst gutes Leben für möglichst alle zu erreichen. Und das ist auch genau das, was ich von Anfang an unter Punk verstanden habe. Die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn alles scheiße ist. Mit meinen Lesungen will ich die Schlechtigkeit der Welt einen Spiegel vorhalten. Nicht, damit sie sich eines Besseren besinnt. Die Welt, wie sie ist, zu verbessern, war nie mein Ziel. Ich denke auch nicht, dass es möglich ist, die Welt, wie sie ist, zu verbessern. Mir geht es schlicht und einfach darum, die Welt, wie sie ist, zu zertrümmern. Punk ist schließlich in seinem Kern nicht mehr als der Tanz auf den Trümmern. Nichts geht mehr, rien ne va plus, aber trotzdem tanzen wir. Das ist die Kernmessage des Punk. Wir tanzen auf den Trümmern eurer Welt und haben auch noch Spaß dabei. Und wir haben auch vor allem Spaß an der unseren. Die Frage, die dann noch bleibt, ist, was denn nun unsere Welt ist? Was die Welt des Punk ist? Da gehen jetzt sicher auch die Meinungen auseinander. Und das ist auch gut so. Unterschiedliche Meinungen zu haben ist gut. Sich darüber austauschen, miteinander ins Gespräch kommen, sich zuhören, zustimmen, diskutieren, sich widersprechen und auch streiten ist gut, solange es auf Augenhöhe passiert. solange nicht vergessen wird, dass wir auf den gleichen Trümmern tanzen, um darauf eine bessere Welt zu bauen. Und wie diese bessere Welt aussieht, da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Meinungen. Und auch das ist gut so. Hier mache ich erstmal nicht weiter, weil ihr sicher wisst, was jetzt kommen würde. Die Circle Pit des Zirkelschlusses. Ein infinitiver Regress. Ein Rückschritt bis zur Unkenntlichkeit. Das ist aber tatsächlich nicht das Ziel der Übung. Das ist auch nicht das, wofür Punk steht. Zumindest der Punk, den ich meine. Denn der Punk, den ich meine, der ist neugierig. Weil er neugierig ist, ist er immer anders. Punk erfindet sich immer neu. Und deshalb ist Punk auch nicht tot. Er hat nur seine Form verändert, weil Punk immer seine Erscheinungsform verändert. Täte er es nicht, würde er starr werden. Er würde erstarren. Er würde zur Nische werden. Zu der Nische, zu der er geworden ist. Das ist aber nicht der Punk, den ich meine. Der Punk, den ich meine, der tanzt. Er tanzt auch außerhalb der eigenen Nische. Dann ist er vielleicht auch nicht mehr als Punk zu erkennen. Wahrscheinlich ist er aber trotzdem viel punkiger als der Nischenpunk. Einfach deshalb, weil er mit den Verhältnissen tanzt. Vielleicht auch in besonderen Momenten die Verhältnisse zum Tanzen bringt und etwas aufbricht, weil er sich nicht an Konventionen hält, sondern macht, was er für richtig hält. Machen, was man für richtig hält, ist richtiger Punk. Punk ist unkonventionell, weil er Konventionen ablehnt. Manchmal bricht er dadurch was auf und er schafft Lücken, in denen Großartiges entstehen kann. Manchmal scheitert er auch mehr oder weniger grandios. Und das ist auch nicht schlimm, solange er weiter tanzt. Womit wir wieder an einem Punkt wären, an dem ich schon war. Und jetzt natürlich die Frage, wieso erzähle ich euch das alles? Ganz einfach. Der Titel meiner heutigen Lesung, wie ich schon gesagt habe, lautet schlicht Punkrock-Philosophie. Und das nicht von ungefähr. Ich schließe damit schon an die Lesung an, die ich vor gut 2,5 Jahren gemacht habe. Einfach, weil ich dachte, es wäre mal wieder an der Zeit, ein philosophisches Thema auf mein Punkrock-Lyrik-Tableau zu bringen. Aber diesmal wollte ich das Pferd andersherum aufzäumen. Mir geht es heute nicht um die Philosophie des Punk. Zumindest etwas Begriffsarbeit habe ich eben gerade versucht zu leisten. Und das sollte jetzt fürs Erste auch genügen. Genügen dafür, den Spieß eben umzudrehen und danach zu fragen, wie eine Punkrock-Philosophie aussehen könnte. Eine Punkrock-Philosophie, die sich klar und deutlich von anderen Philosophien abgrenzt und auf ihren Trümmern tanzt. Das ist die Leitfrage hinter der heutigen Lesung. Diese Frage war aber bei weitem schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Als ich nämlich angefangen habe, diese Lesung zu schreiben, hatte ich massive Probleme, einen Zugang zu ihr zu finden. Und das hatte ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Ich dachte, mir würde es leichter fallen, eine Punkrock-Philosophie zu schreiben. Und ich denke tatsächlich immer noch, dass es einfach ist, eine Punkrock-Philosophie zu schreiben. Weil es braucht eigentlich nicht mehr, als die eigenen Gedanken aufzuschreiben. Einfach nur aufschreiben, was mir nicht passt und dann noch einigermaßen nachvollziehbar erklären, warum mir das nicht passt. Mehr braucht es auch nicht für eine Punkrock-Philosophie. Weil Punkrock-Philosophie erstmal nicht mehr bedeutet, als den eigenen Standpunkt klarzumachen, begründet klarzumachen und in Relation zu anderen Standpunkten zu setzen. Darum geht es in der Punkrock-Philosophie, den eigenen Standpunkt klarzumachen. Den Standpunkt, von dem man aus auf den Trümmern dieser Welt tanzt, von dem man aus die Welt in Trümmer zertanzt, tanzt, bis die Welt in Trümmern liegt. Und eine neue aufzubauen, tanzend neu aufzubauen. Und das Ganze auf Augenhöhe, versteht sich. Und genau ab diesem Punkt aber wird es schwierig. Für mich wurde es zumindest schwierig. Die Schwierigkeit bestand aber nicht darin, aufzuschreiben, was ich sagen wollte. Die Schwierigkeit bestand im Wie. Wie schreibe ich auf, was ich zu sagen habe? Und erschwerend, ich gebe es zu, kommt noch dazu, dass ich die letzten drei mittlerweile fast 4 Jahre Schreiben damit verbracht habe, vor allem über die Form nachzudenken, wie ich meine Gedanken aufschreibe. Und ich denke, die Form, wie ich das gemacht habe, hat sich stetig verändert. Und ich hoffe, sie wird sich stetig weiter verändern. Aber das war jetzt schon wieder ein anderes Thema. Was ich sagen wollte, ich wusste nicht, wie ich meine Punkrock-Philosophie schreiben konnte und wollte. Ich habe keinen Anfang gefunden, zumindest keinen, der auch nur für den Schluss tragfähig gewesen wäre. Irgendwie hat das alles nicht gepasst. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, dass sich eine Punkrock-Philosophie am besten schreibt, wie ich Punkrock-Lyrik-Lesungen schreibe. Schließlich ist ihre Intention auch die gleiche, nur ihr Inhalt unterscheidet sich. Die Form für meine Punkrock-Philosophie war also gefunden. Spannend wird nur sein, wie sich Form und Inhalt vertragen. Das könnt ihr gleich beurteilen, wenn ich den Text lese, den ich dann geschrieben habe. Dazu muss ich aber vorher noch ein paar Worte verlieren. Noch ein paar Worte mehr verlieren, als ich ohnehin schon dazu verloren habe. Die Worte habe ich aber vorher verloren, weil ich mir dachte, dass das, was euch gleich erwartet, eine lange Vorrede braucht. Weil ich befürchte, sonst wird nicht ganz nachvollziehbar sein, was ich geschrieben habe. Deshalb dachte ich mir, ich erzähle erstmal lang und breit, weshalb der Text so geworden ist, wie er geworden ist. Das ist vielleicht auch ein wesentliches Wesen der Philosophie. Lange und breite Ausführungen zu machen, wenn es eigentlich auch kurz und knackig ginge. Aber, da muss ich euch beruhigen, in den allermeisten Fällen scheint es nur so. Die Philosophie ist ein Tanz um den heißen Brei. Die Philosophie tanzt gerne so lange um den Brei, bis er kalt genug ist, um die Füße reinzustecken. Das kann manchmal lange dauern und deshalb ausufernd wirkend. Aber eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist einfach manchmal ein langwieriger Weg zum Ziel. Insofern gibt es auch eine bestimmte Form der Verwandtschaft zwischen Punk und Philosophie. Beide tanzen, der eine auf den Trümmern, die anderen bis zur sicheren Erkenntnis, dass Mensch sich an der Wahrheit nicht mehr die Füße verbrennt, wenn Mensch mal einen falschen Schritt macht. Philosophie sucht eigentlich nach Wahrheit. Wahrheit ist dabei nicht mehr als das Grundgerüst dieser Welt. Die Welt, wie sie sich uns darstellt, wie sie sich uns logischerweise darstellt. Philosophie ist dabei ein Tanz um die Wahrheit. Philosophie kann auch nicht mehr sein als ein Tanz um die Wahrheit. Denn Wahrheiten können sich ändern. Was ich damit nicht meine, sind die ewigen Wahrheiten der Naturgesetze. Diese Wahrheiten sind in Stein gemeißelt. Um sie lässt es sich nicht tanzen. Sie lassen sich nur erklären. Wie zum Beispiel so. Ein Apfel fällt vom Baum. Und damit hat es sich. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn ich mir dann aber die Frage stelle, warum der Apfel vom Baum fällt, finde ich spontan viele Erklärungen. Vielleicht war er zu reif. Vielleicht war es zu trocken, vielleicht war es auch einfach nur windig und vielleicht hat er aber auch einfach überhaupt keinen Bock mehr, einfach nur noch doof rumzuhängen. Weiter als mit diesen Mutmaßungen komme ich sicherlich, wenn ich mir angucke, was da alles passiert, wenn ein Apfel vom Baum fällt. Zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie schnell er vom Baum fällt. Wenn ich dann sogar meinen Blick noch erweitere, werde ich feststellen, dass unter idealen Bedingungen alle Gegenstände mit der gleichen Geschwindigkeit zu Boden fallen. Egal, wie groß und schwer sie sind. Diese Erkenntnis, diese Kraft, die alles zu Boden zieht, kann ich dann auch Gravitation nennen. Die Gravitation zieht alle Gegenstände gleichermaßen unter idealen Bedingungen mit der gleichen Beschleunigung zu Boden. Das war jetzt eine großartige Erkenntnis. Eine Erkenntnis, von der sich viele weitere Erkenntnisse ableiten lassen. Über alle Körper zum Beispiel, über alles, was Masse hat. Bis hin zum Sonnensystem, oder was sage ich, bis hin zu unserer und aller anderen Galaxien. Mit dieser Erkenntnis kann ich mir viel mehr erklären, als ich vorher wusste. Und weil die Methode so erfolgreich war, um die geht es hier nämlich eigentlich, kann ich mir mit ihrer Hilfe auf die Suche gehen nach noch mehr Dingen, die ich noch alle untersuchen könnte. Medizin zum Beispiel, die Krankheiten heilt, die vorher nicht heilbar waren. Ich könnte die gewonnenen Erkenntnisse auch nutzbar machen und Dinge erfinden, nützliche Dinge, Transportmittel, die mich schneller von einem Punkt auf der Erde zum anderen bringen, Maschinen, die viel effizienter sind, die viel mehr in viel weniger Zeit produzieren können. Oder was anderes, Nahrungsmittel zum Beispiel. Denn davon braucht es mehr, weil unter anderem durch meine medizinischen Erkenntnisse immer mehr Menschen auf der Welt leben, die ernährt werden wollen. Und das ist auch hervorragend. Mehr Menschen auf der Welt bedeutet mehr Menschen, mit denen ich die Verhältnisse zum Tanzen bringen kann. Auf Augenhöhe, versteht sich. Das versteht sich so sicher, wie das 1 plus 1 immer 2 ist. Das folgt einer gewissen Logik, einer Logik, mit deren Hilfe ich mir mehr Dinge erklären kann. Das muss ich aber erstmal verstehen. Erklären alleine schön und gut, wenn ich aber nicht verstehe, dass die Dinge, die ich mir erkläre, einer gewissen Logik folgen, dann habe ich eben nur die halbe Wahrheit. Deshalb ist die erklärende Wahrheit auch in Stein gemeißelt. Um sie lässt es sich nicht tanzen, diese Wahrheit tanzt nicht. Der Philosophie dagegen geht es um die Wahrheit, um die es sich tanzen lässt. Die Wahrheit hinter der Wahrheit sozusagen. Eine Meta-Wahrheit hinter der physikalischen Welt der Äpfel und alle anderen Dinge dieser Welt, die sich so schön erklären lässt. Die Philosophie ist sozusagen zum Teil eine Metaphysik, die verstehen will, nicht wie, sondern wieso die Wahrheit der Physik der ausgedehnten Welt der Körper funktioniert. Und wenn die Philosophie das einmal verstanden hat, dann kann sie auch weiter auf die Suche gehen und weitersuchen. Weiter versuchen zu verstehen, wieso die Dinge der Welt funktionieren, wie sie funktionieren. Und es wird bestimmt verschiedene Antworten auf der Suche geben. Denn es gibt keine starre Antwort auf die Frage. Wenn die Geschichte der Philosophie in ihren 2500 Jahren eines gezeigt hat, dann, dass auch vermeintlich in Stein gemeißelte Wahrheiten erodieren und sich verändern können. Aber das führe ich jetzt nicht weiter aus, das würde zu weit führen. Ich denke, diese Behauptung reicht, um klarzumachen, weshalb ich denke, dass Philosophie ein Tanz um Wahrheit ist. Wie der Punk auf den Trümmern tanzt, tanzt die Philosophie um die Wahrheit. Insofern sind sich die beiden ziemlich ähnlich. Und es ist eigentlich höchste Zeit, die beiden zusammenzubringen. Die Frage, die bleibt, ist, wie sich die beiden zusammenbringen lassen. Wie ich schon gesagt habe, war die Antwort darauf diesmal nicht einfach. Bis ich eben gemerkt habe, dass des Rätsels Lösung in der Form liegt und weniger im Inhalt. Denn der Inhalt ist klar. Was ich sagen will, das weiß ich. Darüber habe ich schon viel nachgedacht und auch schon die eine oder andere Lesung daraus gemacht. Wie ich angefangen habe, diese Lesung zu schreiben, oder besser, wie ich versucht habe, anzufangen, diese Lesung zu schreiben, habe ich schnell gemerkt, dass ich noch nicht die richtige Form gefunden habe, wie ich aufschreibe, was und wie ich über die Sachen nachdenke. Das wird ein Tanz, habe ich mir gedacht. Aber irgendwie hat es dadurch auch Klick gemacht und ich habe festgestellt, Punkrock-Philosophie ist ein Tanz. Punkrock-Philosophie ist rhythmische Bewegung, die auf den Trümmern dieser Welt um die Wahrheit tanzt. Wie die Punkrock-Lyrics auf den Trümmern dieser Welt tanzen. Im Punkrock-Rhythmus auf den Trümmern dieser Welt tanzen. Punkrock-Lyrik-Lesungen und Punkrock-Philosophie sind deshalb wesensverwandt. In der Form sind sie sich gleich, im Inhalt unterscheiden sie sich. Und wieso ich denke, dass die Philosophie und der Punk ein Tanz auf den Trümmern um die Wahrheit ist, habe ich vorher schon gesagt. Dazu habe ich meine Gedanken schon aufgeschrieben und vorgetragen. Und wahrscheinlich fragt ihr euch auch langsam, was ich hier so lange erzähle. Vor allem erzähle ich ja auch, dass es bald losgeht. Langsam könnte es ja auch mal losgehen, denkt ihr euch wahrscheinlich. Ist ja auch ziemlich anstrengend, die ganze Zeit dieses Gebrabbel zu hören. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist auch anstrengend, die ganze Zeit vor mich hinzubrabbeln. Ohne Pause vor mich hinzubrabbeln. Vielleicht hilft es aber, wenn ich euch ein Geheimnis verrate. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Es hat schon längst angefangen. Es ist schon längst losgegangen. Denn der Text, den ich euch gerade vorlese, ist schon die Lesung. Dieser Text, den ich gerade lese, ist schon Teil der Lesung. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass nicht noch ein anderer Text kommt. Der Text, über den ich die ganze Zeit spreche, der kommt noch. Der kommt tatsächlich noch. Und jetzt sind wir aber noch in dem einen Text, der den anderen Text erklärt, damit nachvollziehbar wird, wieso der andere Text ist, wie er ist. Aber schon dieser Text, den ich gerade lese, folgt im Prinzip dem gleichen Muster. Er experimentiert mit der Form. Er tanzt um sich selbst und versucht, den Zugang zu einer Punkrock-Philosophie zu finden und diese zu ermöglichen. Wie ihr sicher schon festgestellt habt, meandert dieser Text. Er schwankt hin und her, reißt an, schüttet zu, schwingt und springt von einem Punkt zum nächsten. Das liegt vor allem daran, dass dieser Text nicht durchkomponiert ist. Dieser Text hat sich mehr oder weniger selbst geschrieben. In einer Art Écriture automatique ohne den Fokus auf Surreale. Aber mit einem Bewusstseinsstrom emanierender Gedanken, die durch die Finger über die Tastatur in Blitzesschnelle durch die verschiedenen Komponenten des Mainframes meines Laptops zu schwarzen Buchstaben einer leuchtend weißen Blattpapierimitation auf meinem Bildschirm verarbeitet werden. Und damit hat sich's aber auch. Ich spreche jetzt nicht von Rückkopplung und vom Bildschirm zu mir. Ich integriere mich nicht in dieses datenverarbeitende System. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will und werde dem kybernetischen Traum der Verschmelzung von Mensch und Maschine nicht mitmachen. Ich werde das Maschinendenken nicht mitmachen. Ich werde den kybernetischen Albtraum nicht mitmachen. Und ich schweife ab. In Texten, die sich selber schreiben, schweife ich gerne ab. Und das gehört zum Tanz. Das gehört dazu, wenn die Gedanken fließen. Da geht manchmal der Fokus flöten. Und das ist auch gut so. Dieser Text ist eine Meditation. Dieser Text meditiert. Und damit meine ich jetzt nicht diese Om-Scheiße. Damit meine ich, die Gedanken fließen zu lassen. Bewusst nachdenken, ohne das Ergebnis zu kennen. Beim Vorwärtsfahren in den Rückspiegel gucken, ohne den Weg zu kennen. Also das Nachdenken als Abenteuer begreifen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und auch ohne zu sehen, wie es dahin geht. Texte schreiben wird so zum Tanz mit den eigenen Gedanken. Der Text schreibt sich dann von selbst. Mal weniger rhythmisch wie dieser hier, mal rhythmischer wie der nächste Text. Schon wieder dieser nächste Text. Ist egal. Was festzuhalten bleibt, dass es bei den beiden Texten nicht nur um ihren Inhalt geht, sondern auch um ihre Form. Mit Form meine ich hier vor allem die Methode, wie ich die Texte geschrieben habe, wie sie sich selbst geschrieben haben. Die Methode nenne ich Meditation, in Anlehnung an René Descartes. Der hatte auch Meditation geschrieben, aber mit ganz anderer Intention und ganz ohne zu tanzen. René Descartes hat gezweifelt und seinen Zweifel aufgeschrieben. Er hat so lange gezweifelt, alles bezweifelt, bis nur noch das übrig war, was er nicht mehr bezweifeln konnte. Er wollte einfach wissen, wessen er sich noch sicher sein konnte. Sicher, dass es existiert. Und wie er so nachdenkt und nachdenkt, ob er an allem, über das er nachdenkt, doch noch etwas findet, was die Existenz dessen, über das er nachdenkt, in Zweifel zieht, findet er heraus, dass er eigentlich an allem zweifeln kann, über das er nachdenkt. Das Einzige, worüber er sich nach langem Nachdenken sicher sein kann, dass es existiert, ist sein Nachdenken selbst. Und weil er nachdenkt, kann er sich schließlich auch seiner Existenz zweifellos sicher sein. Und das Ganze bringt er dann auf eine ziemlich griffige Formel. Ich denke, also bin ich. Hätte Descartes noch mal weiter nachgedacht, dann hätte ihm vielleicht auffallen können, dass er mit dieser scheinbar simplen Formel zu Beginn der Neuzeit eben auch einen der Grundsteine für eben diese gelegt hat. Ein Grundstein dieser Neuzeit ist eben diese Formel. Denn mit dieser Formel teilt Descartes die Welt in zwei. Er trennt sie in Denkendes und Ausgedehntes, in Res Cogitans und Res Extensa. Dieser Dualismus ist prägend für zumindest die westlich-europäische Geistesgeschichte. Und diese Prägung nachzuzeichnen, wäre jetzt sicherlich interessant, aber sie ist heute nicht Thema. Ich zweifle auch stark daran, dass das jemals Thema einer Punkrock-Philosophie sein wird. Denn Punkrock-Philosophie tanzt, sie zeichnet nicht. Nachzeichnen ist Aufgabe der akademischen Philosophie. Denn Nachzeichnen bedeutet nicht mehr, als die immer gleichen Linien auf neues Papier zu übertragen, den Kanon nachbeten und fortschreiben. Und das ist das Gegenteil von Tanzen. Das ist Erstarren, im Kanon erstarren, im Elfenbein des Kanons erstarren, verschütt gehen in den Katakomben des Elfenbeinturms. Das ist nicht, was Punkrock-Philosophie ist, was Punkrock-Philosophie will. Punkrock-Philosophie will tanzen. Tanzen auf den Trümmern des Elfenbeinturms. Tanzen um die Wahrheit, anstatt sich wegen ihr im Elfenbeinturm zu verschanzen. Deshalb ist dieser Text eine andere Form der Meditation. Dieser Text zweifelt nicht, er behauptet. Dieser Text stellt keinen Dualismus auf. Dieser Text ist auch nicht dialektisch. Er wägt nicht ab und sie erzieht keine Schlüsse. Er folgt auch keinem Ideal. Dieser Text schreibt sich selbst, damit er sich selbst geschrieben hat. Dieser Text behauptet. Er behauptet, ein Text zu sein. Er bezieht einen Standpunkt. Dieser Text ist ein Standpunkt. Ein Standpunkt zu Punkrock-Philosophie. Dieser Text sind geronnene Gedanken. Gedanken, die fließen, die springen, die anecken, die stolpern, über sich stolpern, die anrempeln, umstoßen, aufhelfen und aufbauen. Wie eine gute Moshpit. Dieser Text ist alles und nichts zugleich. Dieser Text ist der Moment, in dem er geschrieben wird. Dieser Text ist der Moment, in dem er gelesen wird. Dieser Text ist alles. Dieser Text ist nichts. Und dieser Text ist fast zu Ende. Aber nur fast. Denn eins will dieser Text dann doch. Und das ist euch auf den nächsten Text vorbereiten. Das hat der Text jetzt schon oft gesagt. Das habe ich jetzt schon oft vorgelesen. Dieser Text wiederholt sich ein Stück weit. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem nächsten Text. Der nächste Text wiederholt sich öfter. Der nächste Text ist ein Staccato. Während dieser Text relativ ruhig vor sich hin plätschert, um zu erklären, weshalb der nächste Text ist, wie er ist, und dabei noch die Grundlinien einer Punkrock-Philosophie umreißt, anders ging es nicht, anders konnte ich es nicht, dreht der nächste Text den Spieß um. Der nächste Text ist nicht selbstreferenziell. Der nächste Text springt mitten Mang und versucht, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, indem er die Verhältnisse beschreibt. Wild um sich tanzend die Verhältnisse beschreibt, in der Hoffnung, sie damit zum Tanzen zu bringen, mit seiner Form zum Tanzen zu bringen. Denn die Inhalte sind klar. Die Inhalte des Textes sollten klar sein. Die Inhalte sind es nicht vordergründig, auf die es ankommt. Vor allem kommt es darauf an, ob man zu ihnen tanzen kann. Ob es gelingt, sie so darzustellen, dass man zu ihnen tanzen kann. Es kommt darauf an, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Das versucht der nächste Text. Und ob das in der Form gelingt, darüber können wir gerne danach diskutieren. Das sagt dieser Text zum Schluss und fordert mich damit auf, mich euch zur Diskussion zu stellen. Er fordert aber auch euch dazu auf, zu diskutieren. Über diesen Text oder den nächsten ist egal, es geht um Diskussion. Denn wenn nicht diskutiert wird, sind Texte sinnlos. Und kein Text will sinnlos sein. Deshalb fordert der Text euch auf, zu diskutieren. Ob mit, über oder gegen ihn, es ist egal, aber diskutiert. Und jetzt ist aber Schluss, steht im Text. Weil ich mal dachte, der Text ist ein bisschen lang, der nächste ist ein bisschen kürzer und vor allem schneller, mache ich mal zwei kurze Pausentracks zum Thema, mehr oder weniger. Der erste ist von Mercedes Jens. Kannst du der Pause kurz erklären, warum der erste Text das hier ist? Das hätte eigentlich der Text machen können. weil ich ihn einfach so dahingeschrieben habe und das ist was rausgekommen. Ich glaube, das steht da auch irgendwo. Herodot. Das auf dem Bild ist Herodot. Stand da drunter, das habe ich abgeschnitten. Deswegen die Rolle. Anstrengenden Texten, anstrengende Musik. Der ist jetzt kürzer und knackiger. Eine Minute. Physik, Mathematik, Philosophie. Ihr müsst ihr Kopf jetzt schon zum Denken benutzen. Das Ananakörper, der eines Templers ist, ist aber noch ein, wie wir sich kann ich versprechen. Zwei nationale Lüge. Die erste Lüge, wir sind Geheimgesellschaft. Wir sind nicht geheim. Yeah. Laserschelle war das. Kurz vor diesem ominösen nächsten Text, der jetzt beginnt. Diesmal habe ich mich echt bemüht. Diesmal wollte ich nicht nur rummotzen. Nicht so oft die ganze Zeit nur rummotzen. Rummotzen über die Schlechtigkeit der Welt. Rummotzen über das Leben, das nicht lebt. Rummotzen und von der schlechten Welt erzählen. Ungefähr eine Stunde lang nur von Tod und Verderben vor mich hinbrabbeln. Punkrock-Lyrics vor mich hinbrabbeln. Punkrock-Lyrics über Tod und Verderben und über das Leben, das nicht lebt. Ich habe mich echt bemüht. Doch es geht einfach nicht. Ich schaffe es nicht, nicht rumzumotzen. Ich werde es diesmal aber nicht schaffen ohne Punkrock-Lyrics. Diesmal gibt es keine Punkrock-Lyrics. Diesmal motze ich nur rum. Denn die Welt ist schlecht und das Leben lebt nicht. Das ist nun mal ein Fakt. Es geht einfach nicht, deshalb geht es einfach nicht. Es geht einfach nicht, mich zurückzulehnen. Mich zurückzulehnen und zu argumentieren. Mich zurückzulehnen und zu analysieren. Mich zurückzulehnen und zu kategorisieren. Und wenn ich fertig bin mit analysieren, mit kategorisieren, alles aufschreiben und die Verhältnisse in Begriffe verpacken, in schöne Begriffe verpacken, in griffige Begriffe verpacken, in Begriffe verpacken, die einer Logik folgen, die logisch die Verhältnisse beschreiben. Es geht einfach nicht, denn diese Welt ist schlecht und das Leben lebt nicht. Das ist die Prämisse, das ist die Voraussetzung, unter der ich nachdenke. Wie sollte ich auch anders nachdenken, wenn ich die Welt sehe? Wie sollte ich auch anders nachdenken, wenn ich die Verhältnisse sehe? Wenn ich Kapitalismus sehe, wenn ich Ausbeutung sehe, wenn ich Armut sehe, wenn ich Umweltzerstörung sehe, wenn ich Polizeigewalt sehe, wenn ich Krieg sehe, wenn ich Flucht und Vertreibung sehe, wenn ich Menschen sehe, deren Leben nicht lebt, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Wieso die Verhältnisse so sind, wie sie sind, frage ich mich. Ich frage mich, hey, wieso? Wieso ist die Welt, wie sie ist, frage ich mich. Ich frage mich, wieso? Wieso das Leben nicht lebt, frage ich mich. Und ich antworte nicht. Ich antworte nicht, weil ich keine Antwort habe. Ich habe keine Antwort. Aber ich habe Fragen. Also frage ich mich. Ich frage mich, wieso die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und ich denke nach. Ich fange an nachzudenken. Wo fange ich an nachzudenken? Woran denke ich, wenn ich an den Anfang denke? Am Anfang ist das Nachdenken über den Anfang nachdenken. Jeder Anfang ist der Anfang nachzudenken. Nachdenken steht immer am Anfang des Nachdenkens. Nachdenken ist immer der Anfang nachzudenken. Über die Verhältnisse nachzudenken, über die Verhältnisse nachzudenken ist immer der Anfang. Also fange ich an. Ich fange damit an, was alle wissen. Ihr wisst es alle, womit ich anfange. Womit ich anfange, ist unstrittig. Niemand wird es bestreiten. Jemand wird bestreiten, was ich darüber denke. Bestimmt wird jemand anderes anders darüber denken. Es ist unstrittig, dass jemand anderes anders denken wird als ich. Ich denke auch anders als jemand anderes. Ich denke auch anders als andere. Andere denken anders als andere. Alle denken anders als andere. Andere denken anders als alle. Das ist unstrittig. Und das ist kein Grund. Kein Grund, nicht mit dem Nachdenken anzufangen. Nicht mit dem Nachdenken über die Verhältnisse anzufangen. Also fange ich mit dem Nachdenken über die Verhältnisse an. Ich fange mit dem Nachdenken über die Verhältnisse an. Ich fange an mit dem, was alle wissen. Alle wissen, dass wir im Kapitalismus leben. Also fange ich mit dem Kapitalismus an. Ich fange an, über den Kapitalismus nachzudenken. Denn die Verhältnisse, in denen wir leben, sind kapitalistisch. Die Verhältnisse sind kapitalistisch. Das Leben lebt nicht, weil Kapitalismus ist. Das Leben ist schlecht, weil Kapitalismus ist. Ausbeutung ist, weil Kapitalismus ist. Armut ist, weil Kapitalismus ist. Polizeigewalt ist, weil Kapitalismus ist. Krieg ist, weil Kapitalismus ist. Umweltzerstörung ist, weil Kapitalismus ist. Flucht ist, weil Kapitalismus ist. Vertreibung ist, weil Kapitalismus ist. Das ist logisch, weil Kapitalismus ist. Wenn Kapitalismus ist, ist es logisch. Es ist logisch, dass das Leben nicht lebt. Es ist logisch, dass die Welt schlecht ist. Denn der Kapitalismus folgt einer Logik. Der Kapitalismus folgt der Logik des Geldes. der Logik aus Geld mehr Geld zu machen, der Logik aus Geld mehr Wert zu machen. Der Kapitalismus folgt einer Mehrwertlogik. Diese Mehrwertlogik ist aber nicht nur logisch, diese Mehrwertlogik ist auch politisch. Denn in der Mehrwertlogik muss nicht mehr nur mehr Geld auf Geld folgen, in der Mehrwertlogik werden auch Menschen miteinander in Beziehungen gesetzt. In der Mehrwertlogik haben Menschen Geld. Manche Menschen haben mehr Geld, manche Menschen haben weniger Geld. Mehr Geld und weniger Geld setzt Menschen miteinander in Beziehung. Wer mehr Geld hat, hat mehr, wer weniger Geld hat, weniger. Wer mehr hat, hat mehr, wer weniger hat, hat weniger. Wer mehr hat, ist mehr, wer weniger hat, ist weniger. Haben ist entscheidend. Haben entscheidet über Sein. Sein heißt zu haben. Kapital haben. Im Kapitalismus heißt sein Kapital haben. Kapitalismus hat sein Sein im Haben. Sein im Kapitalismus heißt haben. Kapital hat Mensch theoretisch durch Arbeit. Arbeit ist Leistung mal Zeit. Leistung ist Arbeit durch Zeit. Wer mehr in weniger Zeit arbeitet, leistet mehr. Wer weniger in mehr Zeit arbeitet, leistet weniger. Wer weniger leistet, hat weniger. Wer mehr leistet, hat mehr. Mehr Kapital. Mehr Kapital, weil sich mehr Kapital theoretisch durch mehr Leistung misst. Kapital misst die geleistete Arbeit. Kapital misst die geleistete Zeit. Kapital misst die geleistete Leistung. Kapital misst, was du geleistet hast. Theoretisch. Theoretisch ist es gerecht. Denn diese Theorie folgt einer Logik. In der Theorie ist das Kapital gerecht. Denn in dieser Theorie ist es logisch, dass die einen mehr haben als die anderen, dass die anderen weniger haben als die einen, dass die einen anders sind als die anderen, ist logisch. In dieser Theorie ist es logisch. Das ist theoretisch logisch, weil das Haben im Sein durch die Arbeit bestimmt wird. Das Haben im Sein wird theoretisch durch Arbeit bestimmt, durch eigene Arbeit bestimmt. Arbeit bestimmt deinen Wert, dein Haben im Sein in der Welt. Dein Wert in der Welt ist deine geronnene Arbeit. Arbeit setzt deinen Wert. Im Kapitalismus ist Arbeit wertvoll. Im Kapitalismus bestimmt die Arbeit das Sein. Arbeit haben im Kapitalismus ist Sein. Sein im Kapitalismus ist Arbeit haben. Sein im Kapitalismus ist Arbeit. Dasein im Kapitalismus ist Arbeit. Ohne Arbeit gibt es kein Dasein im Kapitalismus. Arbeit bestimmt deinen Wert im Kapitalismus. Ohne Arbeit ist kein Dasein im Kapitalismus. Im Kapitalismus bist du ohne Arbeit wertlos. Im Kapitalismus ist es logisch, dass du ohne Arbeit wertlos bist. Das ist logisch, weil der Kapitalismus einer Logik folgt. Der Kapitalismus folgt der Logik, aus Werten mehr Werte zu schaffen. Der Kapitalismus folgt einer Mehrwertlogik. Arbeit schafft Mehrwert. Deshalb ist es logisch, dass du ohne Arbeit wertlos bist. Du bist wertlos, weil du keinen Mehrwert schaffst. Wenn du keinen Mehrwert schaffst, bist du wertlos für den Kapitalismus. Denn der Kapitalismus folgt einer Mehrwertlogik. Der Kapitalismus ist die Mehrwertlogik. Die Mehrwertlogik heißt Kapitalismus. Die Arbeit schafft Mehrwert. Die Arbeit schafft Kapitalismus. Und Arbeit ist scheiße. Arbeit ist scheiße, weil sie Kapitalismus schafft. Arbeit ist scheiße, weil sie Mehrwert schafft. Arbeit ist scheiße, weil sie Verhältnisse schafft, weil Arbeit Verhältnisse schafft, in denen die Arbeit der einen mehr wert ist als die Arbeit der anderen. In denen die Arbeit der anderen weniger wert ist als die Arbeit der einen. Weil Arbeit diese Verhältnisse schafft, ist Arbeit scheiße. Arbeit schafft scheiß kapitalistische Verhältnisse, weil sie die Leistung der einen höher bemisst als die Leistung der anderen. Kapitalistische Verhältnisse sind scheiße, weil sie die Leistung der anderen weniger beimisst als die Leistung der einen. Die Scheißarbeit in den beschissenen kapitalistischen Verhältnissen ist scheiße, weil sie den einen mehr Wert beimisst als den anderen. Die beschissenen kapitalistischen Verhältnisse mit ihrer Scheißarbeit misst den anderen weniger Wert bei als den einen. Den einen mehr als den anderen mehr als den anderen und den einen und die anderen, die einen gegen die anderen, die einen konkurrieren gegen die anderen konkurrieren gegen die einen um die Scheißarbeit in beschissenen kapitalistischen Verhältnissen. Die beschissenen kapitalistischen Verhältnisse sind nichts anderes als Konkurrenz um Scheißarbeit, weil diese Scheißarbeit in beschissenen kapitalistischen Verhältnissen bestimmt, wie viel Haben du im Sein hast. Wer im Kapitalismus arbeitet, setzt sich mit anderen in Konkurrenz um Arbeitsplätze, in Konkurrenz um den Wert der eigenen Arbeit, in Konkurrenz um die Arbeit am eigenen Wert, den Wert der eigenen Leistung, in Konkurrenz zur Leistung der anderen. Arbeit im Kapitalismus ist Konkurrenz. Kapitalistische Verhältnisse sind Konkurrenz. Die Konkurrenz der Menschen zueinander. Die Scheißarbeit setzt uns in Konkurrenz zueinander und verunmöglicht so ein gutes Miteinander. Arbeit ist scheiße, sie ist es und sie wird es bleiben, solange wir nicht füreinander arbeiten, sondern gegeneinander in der Logik der kapitalistischen Verhältnisse. Denn schließlich ist es Logik, die uns den Zugang zur Welt ermöglicht. Logik heißt nicht mehr, als uns den Zugang zur Welt zu strukturieren. Logik ist nur ein anderes Wort für unseren Zugang zur Welt. Unsere Logik strukturiert unseren Zugang zur Welt. Logik strukturiert unsere Gedanken. Logik strukturiert unser Denken. Logik ist logisch immer logisch, weil logisch immer Logik ist. Logisch sind wir in der Welt, weil unsere Logik unser Sein strukturiert. Die Logik der kapitalistischen Verhältnisse strukturieren unser Sein. Sie strukturieren, wer wir sind. Sie strukturieren, wie wir sind. Sie strukturieren, wie wir denken, wie wir die Welt sehen. Wir denken kapitalistisch, weil die Welt kapitalistisch ist. Die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht, weil die Welt kapitalistisch ist. Stehen wir zueinander in Konkurrenz? Wir denken, dass wir zueinander in Konkurrenz stehen. Wir haben verinnerlicht, dass wir zueinander in Konkurrenz stehen. Wir sind die Konkurrenz. Wir leben die Konkurrenz. Das Leben lebt nicht, weil wir die Konkurrenz leben. Weil wir die Konkurrenz sind, lebt das Leben nicht. Und das finde ich scheiße. Ich finde es scheiße, dass wir zueinander in Konkurrenz stehen. Wir sollten miteinander unser Leben leben. Wir sollten miteinander leben, statt gegeneinander. Nur so ist es ein gutes Leben möglich. Nur so wäre ein möglichst gutes Leben möglich. Ein möglichst gutes Leben für möglichst alle. Und das ist es doch, worum es geht. Das ist es doch, woran wir denken sollten, wonach wir unser Denken ausrichten sollten. Nicht entlang der Logik der Konkurrenz, nicht entlang dieser scheiß kapitalistischen Logik, nach der wir zueinander in Konkurrenz stehen. Ich will mein Denken nicht mehr entlang der kapitalistischen Logik ausrichten. Ich will nicht mehr denken, dass ich zu anderen in Konkurrenz stehe. Ich will nicht mehr denken, dass dieses Denken logisch ist. Es ist nicht logisch. Es ist die Logik der Konkurrenz. Es ist die Logik der Arbeit. Es ist die Logik des Geldes. Es ist die Logik des Kapitals. Es ist die Logik des Kapitalismus, in der wir denken. Und das ist nicht logisch. Das ist nur logisch, weil ich in kapitalistischen Verhältnissen lebe. Das ist nur logisch, weil die Welt schlecht ist. Das ist nur logisch, weil das Leben nicht lebt, weil ich im Kapitalismus lebe. Weil ich im Kapitalismus lebe, lebe ich mit Krieg. Weil ich im Kapitalismus lebe, lebe ich mit Polizeigewalt. Ausgebeutet leben, arm leben, auf der Flucht leben, vertrieben leben. Weil ich denke, wie ich denke, lebe ich, wie ich lebe. Weil ich lebe, wie ich lebe, denke ich. Ich lebe. Ich lebe aber nur die kapitalistischen Verhältnisse. Ich lebe nicht, weil ich nicht denke, ich denke nicht, ich denke die kapitalistischen Verhältnisse. Das Leben lebt nicht in kapitalistischen Verhältnissen. Das ist doch logisch, das lässt sich begreifen, das lässt sich einsehen, das lässt sich verstehen. Das lässt zu, dass ich anders denke. Ich denke anders. Ich denke jetzt anders. Ab jetzt denke ich anders. Ich denke jetzt nicht mehr kapitalistisch. Ich weigere mich, kapitalistisch zu denken. Ich denke nicht mehr, dass ich in Konkurrenz stehe. Ich denke nicht, dass ich in Konkurrenz zu euch stehe. Ich stehe nicht mehr zu euch in Konkurrenz. Und ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten. Ich gehe nicht mehr zur Arbeit. Aber jetzt arbeite ich nicht mehr. Ich arbeite aber jetzt nicht mehr gegen euch. Ich arbeite mit euch. Ich bin keine Konkurrenz mehr für euch. Ihr seid keine Konkurrenz mehr für mich. Denn wir arbeiten zusammen. Jetzt arbeiten wir zusammen. Arbeiten wir zusammen daran, dass unser Denken zu ändern. Wir ändern zusammen unser Denken. Wir denken jetzt anders. Ich denke jetzt anders. Ich denke, dass das möglich ist. Es ist möglich. Es ist möglich, anders zu denken. Ich denke jetzt anders. Ich denke jetzt nicht mehr, dass Ausbeutung logisch ist. Ich denke jetzt nicht mehr, dass Armut logisch ist. Das ist keine Logik. Das ist Kapitalismus. Das ist Moppelkotze. Flucht und Vertreibung sind Moppelkotze. Kapitalistische Moppelkotze. Polizeigewalt ist Moppelkotze. Kapitalistische Moppelkotze. Krieg ist Moppelkotze. Krieg ist Moppelkotze, weil er der stärkste Ausdruck der Konkurrenz ist, der tödlichste Ausdruck der Konkurrenz, der kapitalistischen Konkurrenz, einer Konkurrenz, die geschützt wird, von der Polizei geschützt wird, mit Polizei geschützt wird, vor Flüchtenden geschützt wird, vor Vertriebenen geschützt wird, vor Menschen, die vom Krieg vertrieben werden, die vor Krieg fliehen, die vor kapitalistischen Kriegen fliehen, die von kapitalistischer Ausbeutung vertrieben werden, die vor kapitalistischer Armut fliehen. Die vor kapitalistischer Armut fliehen, die vor kapitalistischer Armut in kapitalistische Armut fliehen, die dem Kapitalismus nicht entfliehen, die in den Kapitalismus fliehen. Aus dem Kapitalismus gibt es kein Entkommen. Im Kapitalismus gibt es nur ein Ankommen. Ankommen im Kapitalismus ist ein Privileg. Das Privileg, in der kapitalistischen Logik angekommen zu sein, kapitalistisch zu sein, kapitalistisch zu denken. Kapitalistisch zu denken ist kein Privileg. Kapitalistisch zu denken ist Moppelkotze. Ich will nicht mehr kapitalistisch denken. Ich denke nicht mehr kapitalistisch. Ich denke nicht mehr in Privilegien. In Privilegien denken ist kapitalistisch. Nur im Kapitalismus hat Mensch Privilegien, weil Mensch im Kapitalismus in Konkurrenz steht. In Konkurrenz, woraus sich Privilegien ableiten lassen, sich Privilegien auf sich selbst zuschreiben lassen, sich Schuld auf seine Privilegien zuschreiben lässt. Ich denke nicht mehr kapitalistisch. Mir geht es nicht um Privilegien. Ich mache mir nichts aus Privilegien. Wenn ich Privilegien habe, dann will ich sie nutzen. Nutzen dafür, dass das Leben wieder lebt, dass aus der schlechten Welt eine bessere wird. Aber nicht nur für mich, sondern für alle. Weil das Leben eben nur lebt, wenn möglichst alle ein möglichst gutes Leben haben. Ein möglichst gutes Leben, in dem es keine Rolle mehr spielt, wo jemand herkommt, wo jemand hingeht, wie jemand aussieht, wo niemand mehr angesehen wird, wie jemand aussieht, wenn er jemanden liebt, weil es egal ist, wen man liebt, solange es gegenseitig ist und auf Augenhöhe. Augenhöhe kennt keinen Unterschied. Augenhöhe kennt keine Identität. Augenhöhe braucht keine Identität. Augenhöhe braucht Augenhöhe. Augenhöhe muss Augenhöhe anerkennen. Augenhöhe braucht Anerkennung. Anerkennung des anderen als anderen. Anerkennung des anderen als Gleichen. Als anderen Gleichen. Gleich, aber anders. Andere sind gleich, aber anders. Und das ist anzuerkennen. Ich erkenne das an. Ich erkenne andere als Gleiche an. Andere als gleich anzuerkennen, nenne ich Augenhöhe. Begegnung auf Augenhöhe. Augenhöhe auf Augenhöhe. Augenhöhe braucht Augenhöhe. Sonst funktioniert das nicht. Identität funktioniert nicht, wenn sie nicht auf Augenhöhe funktioniert. Wenn Identität nicht auf Augenhöhe funktioniert, funktioniert Identität als Identität. Identität als Identität funktioniert nicht. Identität auf Augenhöhe funktioniert. Und das ist logisch. Für mich ist es logisch, weil ich so denke, weil ich darüber nachgedacht habe, weil ich weiter darüber nachdenken werde, weil ich weiter darüber nachdenken werde müssen, weil ich noch nicht zu Ende darüber nachgedacht habe. Ich werde nie zu Ende darüber nachdenken. Ich habe noch nicht einmal angefangen nachzudenken. Ich fange erst an, darüber nachzudenken. Ich fange selbst erst an, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, wie ich nicht mehr kapitalistisch nachdenken kann. Wie ich nicht mehr in kapitalistischer Logik nachdenken kann. Sondern selbst anfange nachzudenken, in meiner eigenen Logik nachzudenken. Weil ich gerade darüber nachdenke, wie ich Ordnung in mein Denken bringe, meine Ordnung in mein Denken bringe, wie ich Logik in mein Denken bringe, wie ich mir die Welt zurechtdenke. Die schlechte Welt, in der das Leben nicht lebt. Wie denke ich darin nach, ohne nur die schlechte Welt zu denken und das Leben, das nicht lebt? Wie fange ich an, darüber nachzudenken? Wie fange ich da an? Am besten mit dem Anfang. Und jedem Anfang wohnt ein Ende inne. Vielleicht fange ich auch mit dem Ende an. Mit dem möglichst guten Leben für möglichst alle. Vielleicht fange ich damit an. Ich fange damit an. Ich fange jetzt damit an. Und das ist dann auch erstmal das Ende. Für heute. Schön, dass ihr da wart.